Pressemitteilung der Piratenfraktion im Landtag NRW. Steuer-CD-Bluff. 90% der bisher abgeschlossenen Steuer-CD-Verfahren werden ohne Folgen eingestellt. Verhängte Geldstrafen decken Kosten des Ankaufs nicht. Nach dem Ankauf der Steuer-CDs sind bislang 3413 Ermittlungsverfahren gegen Bürger aus NRW eingeleitet worden. Das teilt die NRW-Landesregierung auf eine kleine Anfrage von Daniel Schwert, Piratenfraktion, mit. 903 Verfahren wurden mittlerweile abgeschlossen. In gerade mal 11 Fällen wurden Strafbefehle verhängt. Das sind weniger als 2%. 80 Verfahren wurden gegen Auflagen eingestellt, aber 812 Verfahren, mit den 90% aller bereits erledigten Verfahren, wurden ohne Folgen für die Beschuldigten beendet. Bislang wurden ca. 2,8 Millionen Euro Geldstrafen und Auflagen verhängt. Laut verschiedener Medienberichten soll das Land NRW rund 9 Millionen Euro für den Ankauf von 4 CDs bezahlt haben. Damit decken die generierten Geldstrafen zwar die entstandenen Kosten bei weitem nicht, aber immerhin berichtet die Landesregierung von einem Aufkommen aus Selbstanzeigen von Personen, die nicht auf den CDs enthalten waren, in Höhe von über 400 Millionen Euro, resümiert Schwert. Das zeigt, dass nicht die Verfolgung von Straftätern im Vordergrund steht, sondern dass es wohl darum geht, Steuerhinterzieher zu erschrecken und zu Selbstanzeigen zu bewegen. Die auf den CDs befindlichen Personen sind, soweit es die bereits beendeten Verfahren betrifft, in der absoluten Mehrzahl unschuldig. Sie werden dazu benutzt, die tatsächlichen Straftäter zu bluffen, so Schwert. Verantwortlich für diese Pressemitteilung: Ingo Schneider. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.